Aus der Lutherbibel von 1880. Das dritte Buch Mose. Und der Herr rief Mose und redete mit ihm von der Hütte des Stifts und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen. Welcher unter euch dem Herrn ein Opfer tun will, der tue es von dem Vieh, von den Rindern und Schafen. Will er ein Brandopfer tun von Rindern, so opfere er ein Männlein, das ohne Wandel sei, vor der Tür der Hütte des Stifts, dass es dem Herrn angenehm sei von ihm. Und lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so wird es angenehm sein und ihn versöhnen. Und soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn, und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und auf den Altar umhersprengen, der vor der Tür der Hütte des Stifts ist. Und man soll dem Brandopfer die Haut abziehen, und es soll in Stücke zerhauen werden. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen ein Feuer auf dem Altar machen und Holz obendrauf legen. Und sollen die Stücke, nämlich den Kopf und das Fett, auf das Holz legen, das auf dem Feuer auf dem Altar liegt. Das Eingeweide aber und die Schenkel soll man mit Wasser waschen, und der Priester soll das alles anzünden auf dem Altar zum Brandopfer. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem Herrn. Will er aber von den Schafen oder Ziegen ein Brandopfer tun, so opfere er ein Männlein, das ohne Wandel sei. Und soll es schlachten zur Seite des Altars, gegen Mitternacht vor dem Herrn. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen sein Blut auf den Altar umhersprengen. Und man soll es in Stücke zerhauen. Und der Priester soll den Kopf und das Fett auf das Holz und Feuer, das auf dem Altar ist, legen. Aber das Eingeweide und die Schenkel soll man mit Wasser waschen, und der Priester soll es alles opfern und anzünden auf dem Altar zum Brandopfer. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem Herrn. Will er aber von Vögeln dem Herrn ein Brandopfer tun, so tue er es von Turteltauben oder von jungen Tauben. Und der Priester soll es zum Altar bringen und ihm den Kopf abkneipen, dass es auf dem Altar angezündet werde und sein Blut ausbluten lassen an der Wand des Altars. Und seinen Kopf mit seinen Federn soll man neben dem Altar gegen den Morgen auf den Aschehaufen werfen. Und soll seine Flügel spalten, aber nicht abbrechen. Und also soll es der Priester auf dem Altar anzünden, auf dem Holz, auf dem Feuer zum Brandopfer. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem Herrn. Wenn eine Seele dem Herrn ein Speisopfer tun will, so soll es von Semmelmehl sein und soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und also bringen zu den Priestern, Aarons Söhnen. Da soll der Priester seine Hand vollnehmen von demselben Semmelmehl und Öl samt den ganzen Weihrauch und anzünden zum Gedächtnis auf dem Altar. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem Herrn. Das Übrige aber vom Speiseopfer soll Aarons und seiner Söhne sein. Das soll das Allerheiligste sein von den Feuern des Herrn. Will er aber ein Speiseopfer tun vom Gebackenen im Ofen, so nehme er Kuchen von Semmelmehl ungesäuert, mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen. Ist aber dein Speiseopfer etwas vom Gebackenen in der Pfanne, so soll es vom ungesäuerten Semmelmehl mit Öl gemengt sein. Und sollst es in Stücke zerteilen und Öl darauf gießen, so ist es ein Speiseopfer. Ist aber dein Speiseopfer etwas auf dem Rost geröstetes, so sollst du es von Semmelmehl mit Öl machen. Und sollst das Speiseopfer, das du von solcherlei machen willst, dem Herrn, zu dem Priester bringen. Der soll es zu dem Altar bringen und desselben Speiseopfer heben zum Gedächtnis und anzünden auf dem Altar. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem Herrn. Das Übrige aber soll Aarons und seiner Söhne sein. Das soll das Allerheiligste sein von den Feuern des Herrn. Alle Speiseopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen. Denn kein Sauerteig noch Honig soll darunter dem Herrn zum Feuer angezündet werden. Aber zum Erstling sollt ihr sie dem Herrn bringen, aber auf keinem Altar sollen sie kommen zum süßen Geruch. Alle deine Speiseopfer sollst du salzen, und dein Speiseopfer soll nimmer ohne Salz des Bundes deines Gottes sein, denn in allem deinen Opfern sollst du Salz opfern. Willst du aber ein Speiseopfer dem Herrn tun von den ersten Früchten, sollst du die Sangen am Feuer gedörret klein zerstoßen und also das Speiseopfer deiner ersten Früchte opfern. Und sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen, so ist es ein Speiseopfer. Und der Priester soll von dem Zerstoßenen und vom Öl mit dem ganzen Weihrauch anzünden zum Gedächtnis. Das ist ein Feuer dem Herrn. Ist aber sein Opfer ein Dankopfer von Rindern, es sei ein Ochse oder Kuh, soll er es opfern vor dem Herrn, das ohne Wandel sei. Und soll seine Hand auf desselben Haupt legen und schlachten vor der Tür der Hütte des Stifts. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut auf den Altar umherspringen. Und soll von dem Dankopfer dem Herrn opfern, nämlich alles Fett am Eingeweide. Und die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz um die Leber an den Nieren abgerissen. Und Aarons Söhne sollen es anzünden auf dem Altar zum Brandopfer, auf dem Holz, das auf dem Feuer liegt. Das ist ein Feuer zum süßen Geruch dem Herrn. Will er aber dem Herrn ein Dankopfer von kleinem Vieh tun, es sei ein Schöps oder Schaf, so soll es ohne Wandel sein. Ist's ein Lämmlein, soll er es vor den Herrn bringen. Und soll seine Hand auf desselben Haupt legen und schlachten vor der Hütte des Stifts. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut auf den Altar umherspringen. Und soll also von dem Dankopfer dem Herrn opfern zum Feuer, nämlich sein Fett, den ganzen Schwanz von dem Rücken abgerissen und alles Fett an Eingeweide, die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz um die Leber an den Nieren abgerissen. Und der Priester soll es anzünden auf dem Altar, zur Speise des Feuers dem Herrn. Ist aber sein Opfer eine Ziege und bringet es vor dem Herrn, so soll er seine Hand auf ihr Haupt legen und sie schlachten vor der Hütte des Stifts. Und die Söhne Aarons sollen das Blut auf den Altar umhersprengen und soll davon opfern ein Opfer dem Herrn, nämlich das Fett am Eingeweide, die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und das Netz über der Leber an den Nieren abgerissen. Und der Priester soll es anzünden auf dem Altar, zur Speise des Feuers zum süßen Geruch. Alles Fett ist des Herrn. Das sei eine ewige Sitte bei euren Nachkommen in all euren Wohnungen, dass ihr kein Fett noch Blut esset. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich: Wenn eine Seele sündigen würde aus Versehen an irgendeinem Gebot des Herrn, das sie nicht tun sollte, nämlich so ein Priester, der gesalbet ist, sündigen würde, dass er das Volk ärgerte, der soll für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Pharen bringen, der ohne Wandel sei dem Herrn zum Sündopfer. Und soll den Pharen vor die Tür der Hütte des Stifts bringen vor dem Herrn und seine Hand auf desselben Haupt legen und schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbet ist, soll des Pharen Blut nehmen und in die Hütte des Stifts bringen. Und soll seinen Finger in das Blut tunken und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn, vor dem Vorhang im Heiligen. Und soll desselben Bluts tun auf die Hörner des Räucheraltars, der vor dem Herrn in der Hütte des Stifts steht, und alles Blut gießen an den Boden des Brandopferaltars, der vor der Tür der Hütte des Stifts steht. Und alles Fett des Sündopfers soll er heben, nämlich das Fett am Eingeweide, die zwei Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz über der Leber an den Nieren abgerissen. Gleich wie er es hebet vom Ochsen im Dankopfer, und soll es anzünden auf dem Brandopferaltar. Aber das Fell des Pharen mit allem Fleisch samt dem Kopf und Schenkel und das Eingeweide und den Mist, das soll er alles hinausführen außer dem Lager, an eine reine Stätte, da man die Asche hinschüttet, und soll es verbrennen auf dem Holz mit Feuer. Wenn es eine ganze Gemeinde in Israel versehen würde und die Tat vor ihren Augen verborgen wäre, dass sie irgendwie ein Gebot des Herrn getan hätten, das sie nicht tun sollten, und sich also verschuldeten, und danach ihrer Sünde inne würden, die sie getan hätten, sollen sie einen jungen Farren darbringen zum Sündopfer und vor die Tür der Hütte des Stifts stellen. Und die Ältesten von der Gemeinde sollen ihre Hände auf sein Haupt legen vor dem Herrn und den Farren schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbet ist, soll des Bluts vom Farren in die Hütte des Stifts bringen und mit seinem Finger da reintunken und siebenmal sprengen vor dem Herrn, vor dem Vorhang. Und soll des Bluts auf die Hörner des Altars tun, der vor dem Herrn steht in der Hütte des Stifts, und alles andere Blut an den Boden des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Hütte des Stifts steht. Alles, sein Fett aber soll er heben und auf dem Altar anzünden, und soll mit dem Farren tun, wie er mit dem Farren des Sündopfers getan hat, und soll also der Priester sie versöhnen, so wird es ihnen vergeben. Und soll den Farren außer dem Lager führen und verbrennen, wie er den vorigen Farren verbrannt hat. Das soll das Sündopfer der Gemeinde sein. Wenn aber ein Fürst sündiget und irgendwider des Herrn seines Gottes Gebot tut, das er nicht tun sollte, und versiehet es, dass er sich verschuldet, oder wird seiner Sünde inne, die er getan hat, der soll zum Opfer bringen einen Ziegenbock ohne Wandel. Und seine Hand auf des Bocks Haupt legen und ihn schlachten an der Stätte, da man die Brandopfer schlachtet vor dem Herrn, das sei ein Sündopfer. Da soll dann der Priester des Bluts von dem Sündopfer nehmen mit seinem Finger und auf die Hörner des Brandopferaltars tun und das andere Blut an den Boden des Brandopferaltars gießen. Aber alles sein Fett soll er auf dem Altar anzünden, gleich wie das Fett des Dankopfers. Und soll also der Priester seine Sünde versöhnen, so wird es ihm vergeben. Wenn es aber eine Seele vom gemeinen Volk versiert und sündiget, dass sie irgendwider der Gebote des Herrn eins tut, das sie nicht tun sollte, und sich also verschuldet, oder ihrer Sünde inne wird, die sie getan hat, die soll zum Opfer eine Ziege bringen ohne Wandel für die Sünde, die sie getan hat. Und soll ihre Hand auf des Sündopfers Haupt legen und schlachten an der Stätte des Brandopfers. Und der Priester soll des Bluts mit seinem Finger nehmen und auf die Hörner des Altars des Brandopfers tun und alles Blut an des Altars Boden gießen. Alles sein Fett aber soll er abreißen, wie er das Fett des Dankopfers abgerissen hat, und soll es anzünden auf dem Altar zum süßen Geruch dem Herrn. Und soll also der Priester sie versöhnen, so wird es ihr vergeben. Wird er aber ein Schaf zum Sündopfer bringen, so bringe er das eine, sie ist ohne Wandel, und lege seine Hand auf des Sündopfers Haupt und schlachte es zum Sündopfer an der Stätte, da man die Brandopfer schlachtet. Und der Priester soll des Bluts mit seinem Finger nehmen und auf die Hörner des Brandopferaltars tun und alles Blut an den Boden des Altars gießen. Aber alles sein Fett soll er abreißen, wie er das Fett vom Schaf des Dankopfers abgerissen hat, und soll es auf dem Altar anzünden, zum Feuer dem Herrn. Und soll also der Priester versöhnen seine Sünde, die er getan hat, so wird es ihm vergeben.